Ich möchte vielleicht zwei vortragspragmatische Dinge voranschicken. Ich und, soweit ich weiß, der Elmar ebenso, wir tendieren dazu, relativ schnell zu sprechen in Vorträgen und vielleicht so auch. Also falls einmal zu schnell wird oder so, einfach bitte sofort melden. Es werden auch... Doch, schon? Es werden auch einige Zitate verlesen werden von Marx zum Beispiel. Also ihr kriegt noch ein Handout mit Zitaten, aber auch einige, die nicht am Handout stehen. Wenn es da zu schnell oder zu kompliziert wird, einfach sagen, das kann man 2, 3, 4 Mal lesen oder bei Bedarf auch aufschreiben, wenn es sein muss. Ja, das machen wir wieder. Und dann noch eine zweite Sache. Wir haben das natürlich genannt Dialektik-Workshop, nicht Dialektik-Vortrag. Vielleicht vor 20 Jahren in besseren Zeiten hätten wir vielleicht sagen können Dialektik-Schulung, aber eben das genau will es nicht sein. Also es wird aber interaktive Elemente geben, das ist die eine Sache, zu dem komme ich noch zu sprechen, warum es ein Workshop ist. Und das andere ist auch, das ist für uns so eine Art Work in Progress. Wir gehen eben nicht in der Sinne von Schulung heran und sagen, das ist das Prinzip der Dialektik oder das ist Dialektik und das wird jetzt sozusagen euch vorgebetet und das wird es dann sein, sondern das ist für uns halt eben auch so. Da gibt es viele offene Fragen, die wir im letzten Teil unseres Workshops auch gerne noch mit euch natürlich zusammen besprechen wollen. Und für diejenigen, die den Ankündigungstext gelesen haben, da steht irgendwie ein Zitat von Angela Merkel voran, da ist eine gewisse Dialektik, die man mitdenken muss, ist aus irgendeinem FAZ-Artikel oder so irgendwie zitiert, bei irgendeinem Parteitag oder so ähnlich. Es wird doch nicht um Angela Merkel gehen und ihr Verständnis von Dialektik, das, also wir werden kurz darauf zu sprechen kommen, Dialektik als sophistische Argumentation, Dialektik irgendwie als Finte, reines Wortspiel, da werden wir vielleicht auch Platz für Angela Merkel finden in der Definition von Dialektik, aber das war nur so, wenn man so nennen will, ein kleiner Appetizer oder so, das war gerne Spaß am Anfang. So, dann können wir anfangen. Ja, das war... Also, Dialektik ist halt schon ein spezielles Thema. Es gibt wohl in marxistischen Debatten kaum irgendetwas, was streitbarer wäre. Also Dialektik ist oft alles und nichts. Damit scheint viel am Spiel zu stehen. Umso heftiger sind deswegen auch die Kontroversen. Natürlich, immer wenn sowas im Marxismus aufkommt oder darüber hinaus, auch der große Meister war da nicht sehr eindeutig. Auf Marx beziehen können sich alle, also große Meister, auf Marx beziehen können sich alle, also... Wer Marx kennt, seine Aussagen zu Dialektik sind meistens sporadisch und unsystematisch. Viel in Briefen, teilweise in Vor- und Nachwörtern zum Kapital. Meine dialektische Methode ist dies und das, dazu kommen wir noch. Aber daraus sozusagen eine Quintessenz rauszuholen, ist schwierig bis unmöglich. Dann, Marx hat ja bekannterweise... Ja, vielleicht darf ich kurz... schon mal eine Frage stellen. Also ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht eure Regierung oder so durcheinander bringen. Ich weiß ja nicht, ob das noch kommt, aber ich habe jetzt schon mein erstes Verständnisproblem. Das Thema ist jetzt Dialektik des Vortrags und ihr fangt gleich an quasi mit Marx. Wäre für mich erst einmal vorher zu klären, ist Dialektik im marxischen Sinne eine andere Dialektik, als sie dann zum Beispiel vorher philosophiegeschichtlich auftaucht? Was gibt es jetzt? Ich will nur wissen, wie ordnet ihr euch ein, wie das jetzt hier um Marx, also ist da ein Unterschied zwischen marxistischer Dialektik und Dialektik im Allgemeinen? Oder ist das das Gleiche? Das greift vorweg. Das mit Marx kommt nachher nochmal. Das war jetzt nur so als kleiner Einstieg gedacht. Und also wir können uns auch da gleich positionieren, wenn das dir lieber ist. Aber wir werden versuchen, das zu klären. Und also wir haben auch eine Struktur, die es versucht, dann auch darzulegen. Jedenfalls noch einen Satz zu Marx, wenn es erlaubt ist. Nein, Marx hat in einem sehr bekannten Begriff geschrieben, er möchte auf 2 Druckbögen die rationalen Elemente der hegelischen Dialektik darstellen, das Zitat. Dieser knapp 30 Seiten lange Text ist ebenso nie verfasst worden oder nie erschienen oder eigentlich wahrscheinlich nie verfasst worden. Jedenfalls ist mir nichts bekannt in der Mega, was vorbereitet würde. Ich hätte jetzt noch einen Absatzkurs zu Marx, den lassen wir jetzt mal weg und wenn wir nachher substanziell machen. Kurz dazu, was wollen wir jetzt machen in diesem Workshop? Wir haben da sozusagen eine 4-gliedrige Struktur. Wir werden zuerst einmal einleiten, das können wir jetzt machen. Ein Handout ausgeben. Vielleicht können wir das mal rumgeben. Ich glaube, es sind 39 Exemplare, also vielleicht müssten manchmal 2 zusammenschauen. da werden wir versuchen, sozusagen eine Hinleitung zu dialektischem Denken irgendwie zu finden, indem wir bekannte Theoretikerinnen und Theoretiker Zitate zusammengestellt haben von denen und uns anschauen wollen, was die zur Dialektik sozusagen gesagt haben. Da wird sich vielleicht eine kleine Grundstruktur der Dialektik schon herauspräparieren lassen. Jedenfalls, wir werden sehen, dass diese Theoretikerinnen und Theoretiker über sehr ähnliche Sachen oft sprechen. Dann in einem weiteren Teil wollen wir sowas versuchen, also wir wollen ein gewisses Gespür für die Problematik sozusagen hervorholen. Und das wollen wir nachher in einem zweiten Teil, den der Elmar vorbereitet hat, dann auch systematisieren. Auch, was vielleicht für viele ungewohnt sein wird, analytisch zu systematisieren im ersten Schritt und dann darüber hinaus zu gehen, also im Sinne von analytischer Philosophie und bestimmten analytischen Folgerungsschlüssen, Syllogismen und so weiter. Das wird dann nachher noch substanziell vom Elmar dargelegt werden. Und im dritten Teil wollen wir dann auch darauf eingehen, was vielleicht jetzt schon teilweise als Frage war, was bedeutet dieses dialektische Grundmuster, das wir ausmachen wollen dann, und warum ist es wichtig für das, was wir da machen oder im Marx'schen Werk, oder was bringt das, sich das anzuschauen im Verhältnis zu Marx oder im Verhältnis zu kritischer Gesellschaftstheorie im Allgemeinen. Es ist ja nicht so, dass wir bei Marx dann stehen bleiben müssten oder wollten. Und schließlich im letzten Teil, noch kurz zu vergessen zu sagen, in Elmer seinem Teil, also in der Mitte seines Teils wollen wir eine kurze Pause machen, also nicht Pause, sondern eine kleine Kleingruppenrunde, wo ihr das vielleicht noch einmal untereinander besprecht, was wir da versucht haben darzulegen, weil es, ich will nicht sagen, es wird komplexer, aber es ist schwierig, das vielleicht nur auditiv im Vortrag sozusagen dann, diese Grundstruktur, die dann analytisch dargestellt wird, die dann irgendwie nachzuvollziehen. Und deswegen vielleicht, da kann man nachher auch eine Runde machen und Verständnis schauen, ob das irgendwie erhellend war. Und schließlich im letzten Teil, der dann ganz interaktiv sein wird, des Referats wollen wir dann schauen so auf offene Fragen. Das, was wir da präsentieren, ist so etwas wie eine Art Grundstruktur. Das endet nachher mit Marx. So zeigt, dass diese Grundstruktur vielleicht bei Marx ebenso vorhanden ist. Aber was heißt es dann, ich habe das jetzt mal so aufgeschrieben, ein schönes Wort, Ungetüm, für eine Dialektik marxistisch wertabspaltungskritische Theorie. So, was könnte das dafür heißen? Das werden wir dann versuchen, vielleicht im vierten Teil gemeinsam, man kann es auch plump vielleicht nennen, Applikation auf wertabspaltungstheoretische Theorie, obwohl es natürlich keine Applikation einfach ist, eine einfache im methodischen Sinne, aber das können wir uns dann vielleicht gemeinsam arbeiten, auch im vierten Teil, wenn ihr das schlüssig oder unschlüssig gefunden habt, was wir euch da präsentieren, kann man ja schauen, wie weit wir dann kommen. So gut, ich hoffe, jeder und jede hat jetzt einmal ein Handout vor sich liegen. Ja, sogar zu geben. Oh, umso besser. Das haben wir schon reduziert. Ja, jedenfalls gut. Und das wird jetzt so aufhören, ich möchte es mit euch ein bisschen eins nach dem anderen durchgehen. Ich habe da bestimmte Dinge kursiv gesetzt, die mir wichtig erschienen sind in jedem Zitat. Und dann unterhalb auch ungefähr hinzuleiten, wo das halt, was das Zitat hin will. Das erste natürlich, wenn es um Dialektik geht, in linken, marxistischen Zusammenhängen, auch kritischeren oder undogmatischen Zusammenhängen, dann ist meistens der Adorno nicht sehr weit, und das ist aus, wenn es jemand interessiert, ich habe das leider vergessen dazu zu schreiben, weil ich das aus einem Text von mir kopiert habe. Das kommt aus dieser Vorlesungsmitschrift, die vor 2 Jahren veröffentlicht worden ist, Ontologie und Dialektik aus Anfang der 60er. Und da sagt Adorno in einem Halbsatz, Dialektik heißt, um des erfahrenen Widerspruchswillen in Widersprüchen zu denken. Und was ich da jetzt kursiv gesetzt habe, ist Dialektik, erfahrener Widerspruch und in Widersprüchen zu denken. Also das ist jetzt noch nicht inhaltlich sehr ausgegriffen, aber was Adorno da halt meint anscheinend, Widersprüchlichkeit, wir noch dann hoffentlich später genauer sehen, was darunter verstanden werden kann, ist ein zentrales Topos, ein zentrales Merkmal dialektischer Theorie. Und dann eher weniger heraus, aber gewisse Prozesshaftigkeit mit erfahrenem Widerspruch, aber das ist schon eher so eine gewisse Interpretation. Aber natürlich, das kommt später noch genauer, dass Dialektik immer nur im Prozess zu erfassen ist. Dann, wenn man schon bei Adorno ist, dann das nächste ist aus den 3 Studien zu Hegel, diesem kleinen Büchlein, Anfang der 60er Jahre auch. Da sagt Adorno, der Widerspruch selber, der zwischen dem festgehaltenen und dem bewegten Begriff wird zum Agens des Philosophierens. Also dann in meiner Zusammenfassung und in dem, was ich glaube, was damit gemeint sein soll, Widersprüchlichkeit, mithin dialektisches Denken als Motor des Philosophierens. Also das hat man auch oft, kritische Philosophie, kritisch-marxistische Philosophie, meint meist dialektisch zu sein. Also da muss Dialektik muss zentral in sich irgendetwas Kritisches haben, was das dann genau heißen soll und was das ist, das werden wir versuchen auch noch einmal darzulegen, aber Dialektik in dem Sinne ist keine einfache Methode, unkritische Methode sozusagen dann, die irgendwie applizierbar wäre auf alles Mögliche. Und dann, wenn wir schon dabei sind, noch einmal Adorno, das ist die, aus der philosophischen Terminologie, oder heißt Terminologie, das ist auch eine Vorlesung, ich glaube es heißt Terminologie, und jetzt wird es schon mal interessanter, weil da geht es um sowas, was eher, dass man das Prinzip der Dialektik nennen könnte, oder nennen, das ist halt auch so, also es ist nicht das Prinzip der Dialektik, aber es ist halt so vorsichtig formuliert, und dann, das erste kommt von mir, eine innere Vermittlung, und dann Adorno-Zitat, besteht darin, dass die beiden einander entgegengesetzten Momente nicht etwa wechselseitig aufeinander verwiesen sind, sondern dass die Analyse eines jeden in sich selbst auf ihr entgegengesetzt als ein Sinnesimplikat verweist. Das könnte man das Prinzip der Dialektik gegenüber einem bloß äußerlich, dualistisch oder disjunktiv unterscheidenden Denken nennen. Da ist jetzt schon einmal mehr Fleisch sozusagen dran, wenn man so will, an der Definition, weil das heißt jetzt einmal, also was ich wieder kursiv gesetzt habe, einander entgegengesetzte Momente, entgegengesetzt ist als ein Sinnesimplikat, Prinzip der Dialektik, also das ist jetzt kein schöner Satz, aber also daraus gemacht, es gibt entgegengesetzte Elemente, wenn wir uns erinnern an das vorige Widerspruch, und die sind doch wechselseitig vorausgesetzt, also man nennt das Sinnesimplikat, das ist ein schwammiger Ausdruck, das könnte man dann auch nur rein begriffslogisch verstehen, aber das wird dann hoffentlich nachher noch klar. Und trotz allem, also das, ich habe es ja genannt, gibt einen gewissen gemeinsamen Grund und eine gewisse Einheit trotz Widersprüchlichkeit, also sind im Moment einander entgegengesetzt, aber trotzdem aufeinander verwiesen. Also sind in einem größeren Ganzen, einer Gesamtheit, wie auch immer man das jetzt vorstellen könnte. Und das wird dann hoffentlich jetzt im nächsten Zitat noch einmal genauer dargelegt, diese Einheit trotz Widersprüchlichkeit. Es kommt, der werte Herr heißt Lucio Coletti, ist jetzt schon tot, längerem, aus den 70er Jahren, das heißt, Buch heißt Marxismus und Dialektik, ist so eine Aufsatzsammlung, relativ interessant, wenn es jemand interessiert. Ist nachher zur Berlusconi-Partei gegangen in seinen älteren Jahren, aber in der Zeit war es noch interessant. Und da heißt es, da jeder Pol des Widerspruchs für sich genommen negativ, lediglich das Nicht des anderen ist und sein Wesen außerhalb seiner selbst ihm entgegengesetzten hat, folgt daraus, dass er, um er selbst zu sein, die Relation mit dem anderen, das heißt die Einheit der Gegensätze einschließen muss. Also damit wieder Widerspruch, Nicht des anderen, nur in Relation mit dem anderen, Einheit der Gegensätze. Das, vielleicht kann für das schon etwas mehr verinhaltlichen, was Adorno zwei Zitate drüber mit Sinnesimplikat gemeint hat. Also da wieder, was ich dazu geschrieben habe. Wesen gerade widersprüchliche Relation mit dem anderen als Einheit der Gegensätze. Wesen außerhalb seiner selbst im anderen, aber negativ. Also das gleichzeitig, das eine die Negation des anderen ist sozusagen, aber trotzdem auf es verwiesen ist. Also sobald, das wird dann später noch einmal wiederkommen. Und natürlich auch da immer auch in Relation zum anderen, also eine gewisse Relationalität, die beiden, das sind nicht zwei Dinge sozusagen, die gegenübergestellt werden, sondern es ist eine Beziehung zwischen zwei Momenten eines Ganzen sozusagen, das man wahrscheinlich nicht rein dinglich verstehen kann, also in einer reinen Dingstruktur. Und dann, weil es so schön ist natürlich, eine solche Sammlung kann nicht ohne Marx auskommen. Und dann, das ist aus dem Elend der Philosophie, dieser Proudhon-Kritik von Marx, das war ja auch, der Marx und der Bakunin haben in Paris dem Proudhon die hegelische Dialektik beigebracht, das haben sie später bitterlich bereut sozusagen, weil der Proudhon laut Marx-Kritik eben genau das gemacht hat, was man nicht tun kann mit Dialektik, das halt dann so dialektisch herumspintisieren und eben begriffslogische Dinge entwickeln und die einfach äußerlich aufzupfropfen auf gewisse Entwicklungen sozusagen. Wenn man das, dann liest man dieses Zitat, dann heißt es, was die dialektische Bewegung ausmacht, ist gerade das Nebeneinanderbestehen der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und ihr Aufgehen in eine neue Kategorie. So wie man sich nur das Problem stellt, die schlechte Seite auszumerzen, schneidet man die dialektische Bewegung in zwei. Also das haben wir jetzt dann eigentlich eh schon anderweitig gehört, nebeneinander stehen und doch Widerstreit und Aufgehen ineinander. Also die marxische Sprache ist halt einfach ein bisschen, man will älter oder antiquierter, das auszudrücken. Und was da jetzt explizit ist, halt die Widerstreit aufgehen, also Prozessualität, aufgehen, in gewisser philosophischer Terminologie Aufhebung. Und man kann das halt dann auch im Begriff der Totalität fassen, der später nochmal genauer dargestellt wird, eben als nicht einfach in zwei zu hauen, sondern es ist immer nur als Ganzes zu verstehen. Man kann ja die eine Seite sozusagen positiv besetzen und die andere sozusagen. Das wäre auch einer der zentralen Punkte der Proudhon-Kritik von Marx. Man kann halt das Geld sozusagen für schlecht befinden und die Ware für gut. Das ist ein Vermittlungszusammenhang, der nicht einfach so in zwei zu hauen ist. Und dann sozusagen ein Spiegelbild des vorigen Zitats aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, also eine, ich weiß nicht, fünf Jahre früher entstandene Schrift von Marx. Wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. Aber sie bedürfen auch keiner Vermittlung. Denn sie sind entgegengesetzten Wesen. Oder vielleicht habe ich dazu Fehler im Zitat. Sie haben nichts miteinander gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht. Das eine hat nicht in seinem eigenen Schoß die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des anderen. Also neben diesem literarisch schönen Endsatz, nur sozusagen das Spiegelbild zum vorherigen Zitat, wenn man so will, keine internen Beziehungen, also sind wirklich Extreme, sie sind nicht nur durchs andere möglich. Sie haben keinen gemeinsamen negativen Bezugsrahmen, also keine, und sie haben keine, auch wenn sie nur ist, negative Relationalität, also sie können ohne das andere bestehen, diese wirklichen Extreme, somit sind sie eben nicht das, was man in einer dialektischen Beziehung laut Marx fassen müsste oder könnte. Ja, vielleicht, Elmer meint vielleicht nicht alles, das stimmt, das ist ein bisschen lang als Einstieg. Was machen wir denn da jetzt noch? Na, vielleicht dieses eine Zitat dann noch auf der nächsten Seite von Max Horkheimer, und das ist aus einem Text, der heißt Angriffe auf die Metaphysik aus den 30er Jahren. Auf Seite 3 des erstes oberste Zitat. Da heißt es, die dialektische Logik bezieht sich auf das Denken bei der Nachkonstruktion der lebendigen Realität, auf das Denken im Prozess, nicht nur auf einen festgewordenen Ausdruck. Sie ist keine Physik der Sprache, sondern inhaltliche Erkenntnis selbst und einem Aspekt ihrer Darstellung. Ihr habt das im einseitigen Ausdruck, das stimmt, das tut mir leid, das ist Seite 2. Okay. Also, fett, kursiv gesetzt ist dialektische Logik, Denken im Prozess, inhaltliche Erkenntnis selbst und dem Aspekt ihrer Darstellung. Also will meinen, Dialektik ist anscheinend laut Horkheim, oder würden wir auch das so sagen, Denken im Prozess, und da kommt jetzt eine neue Kategorie dazu, die wir bisher so noch nicht gehabt haben, was ich da jetzt halt einmal gesättigte Inhaltlichkeit genannt habe, also eben nicht eine reine Methode, sondern dass es sich inhaltlich ausweisen lassen muss, was da argumentiert wird. Und gleichzeitig nennt da Max Horkheimer da sowas inhaltliche Erkenntnis unter dem Aspekt ihrer Darstellung. Also da gibt es ein gewisses, das kommt bei dialektischen Diskussionen immer wieder so etwas wie ein Darstellungsproblem. Wie kann man was im Prozess ist, in atomistischer Sprache oder in Sprache, die nicht notwendigerweise prozessual funktioniert, wie kann man das darstellen und so weiter. Das ist gut, dann lasse ich da jetzt einmal was aus. Das nächste Dornozitat ist auch mit Verinhaltlichen, das können Sie lesen, da geht es wieder um mit Kritik und dass es eigentlich inhaltlich getan werden muss. Dann gibt es ein Zitat, ja. Vielleicht das vierte Zitat auf dieser Seite vom Herrn Hegel, weil da geht es noch um das Merkel-Verständnis der Dialektik, wie wir das genannt haben. Das ist vielleicht ganz interessant. Und der Hegel sagt eben, gegen andere gewandt, oft ist die Dialektik auch weiter nichts als ein subjektives Schaukelsystem von hin- und herübergehendem Ressonnement. Wo der Gehalt fehlt und die Blöße durch solchen Scharfsinn bedeckt wird, der solches Ressonnement erzeugt. Also subjektives Schaukelsystem, sozusagen Dialektik als Finte und sophistische Argumentationsstrategie. Das können wir vielleicht Merkel-Verständnis von Dialektik nennen, wie man dieses Zitat nimmt. Sozusagen irgendwie. Ja, gelesen. Ja, wahrscheinlich. Ich habe das eine gesagt, aber nachdem ich mich so ausdrücke, kann ich auch genau genommen das Gegenteil kommt, noch recht behalten, in der Form halt so als Schaukelsystem. Wechselseitige Absicherung sozusagen. Aber auch schon den Brief so genannt. Genau, ja. Da gibt es einen Marx-Brief, wo er schreibt, das Gute an der dialektischen Darstellung ist, dass auch wenn mir jemand das Gegenteil nachweist, ich noch immer sagen kann, ich habe recht gehabt oder so. Also, das stimmt, das habe ich jetzt nicht auf dem, ich glaube an Engels oder irgendwie anderen. Müssten schauen. Gut, dann lasse ich da noch, weil jetzt kommen so Sachen, was von bürgerlicher Seite oft als Dialektik verstanden worden ist, oder da gibt es das Engels-Zitat, Dialektik als Weltformel, im Sinne von, wie Elektrizität, Magnetismus etc. sie popularisieren, im Gegensatz bewegen so die Gedanken, hat der Engels gemeint, dass in der Dialektik der Natur so auf Dialektik appliziert, aber das ist alles nicht so interessant. Dann ein Zitat von Mao Zedong als Beschreibung geht, wie im Gegensatz, das ist ganz lustig zu lesen, ohne Leben kein Tod und so weiter. Und dann auch noch von einem der, wenn man so will, größten bürgerlichen Kritiker des Dialektik, der auch einen Text geschrieben hat, was ist Dialektik, daraus kommen die Zitate auch, vom Karl Popper, auch dazu eben, er meint, die hegelische Dialektik ist wie so absurd und unglaublich, trotzdem irgendwie von einem Philosophen ersinnt worden, also das ist einfach alles Gaga bis zu einem gewissen Grad. Gut, überlassen wir es einmal dabei, also ihr könnt es dir noch einmal genauer anschauen. Diese, ich mache nur eine vorläufige Zusammenschau von dem machen, was auf den Zitaten irgendwie ausgewiesen war und also was ich versucht habe, da irgendwie heranzubringen. Also nur mal so die Begrifflichkeiten zu nennen. Eine ist natürlich Widersprüchlichkeit als Ausschließung bei gleichzeitiger, wechselseitiger Implikation. Also dass es das eine das andere ausschließt, aber gleichzeitig das nur durchs andere verständlich oder bedingt ist. Das werden wir im nächsten Teil vom Elmer ein bisschen analytisch genauer gefasst, eine strikte Antinomie kennenlernen. Dann ein weiteres ist Relationalität. Also immer in Relation, also Relationen sind die wichtigste Kategorie. Das werden wir im nächsten Leben so als interne Beziehungen kennenlernen. Und Teil danach eigentlich dann erst. Ein Teil danach, okay. Dann Prozesshaftigkeit, also dieses, ja, sich selbst erkennt, gewisse Gesamtheit, das heißt dann der Begriff der Totalität immer gefasst wird, also als Ganzes. Dann gesättigte Inhaltlichkeit, keine einfache Methode. Und dann natürlich auch bei den meisten marxistischen Philosophinnen und Philosophen inhärent kritisch, also da kommt dann nachher noch auch. Und Problem der Darstellung, also Begriff und Sache, Prozess und Textualität, also wie geht das ineinander, wie kann man Prozesshaftes darstellen. Gut, jetzt habe ich noch einmal, soll ich das, da haben wir noch zwei Zitate von Marx, die bekanntesten sozusagen, die kommen aus einem Nachwort zum ersten Band des Kapitals, wo er so schreibt über seine Dialektik, seine dialektische Methode. Lese ich jetzt nicht vor, die kennt sie wahrscheinlich schon, nur was ich dazu geschrieben habe. Da gibt es diese bekannte Umstülpungs- und Extraktionsmetapher von Hegel, die widersprüchlich ist, weil Umstülpen was anderes ist als Extrahieren. Also da gibt es Bibliotheken gefüllt dazu, was das eigentlich heißen soll dann genau, die Umstülpung. Und dann eben auch das andere Zitat von Marx, ganz bekannt, dass Dialektik kritische Methode per se sei und revolutionär dem Wesen nach sei. Aber das wird im dritten Teil dann noch hoffentlich substanzieller kommen, wo es dann darum gehen wird, diese Hinleitung und dann das Genauere, was der Elmer jetzt gleich referieren wird, anhand des Zusammenhangs von Ware, Wert, Geld und Kapital und Krise bis zum gewissen Grad sehr schemenhaft darzustellen. Ja, vielleicht noch, ja, auf diese zwei Zitate noch angesprochen, ja, wenn Marx von dialektischer Methode spricht, dann ist es eben immer so ein Synonym für wissenschaftliche Methode und eigentlich für wissenschaftlich. Und was aber auch ganz klar ist, was im dritten Teil dann noch genauer kommen wird, dass Dialektik dann immer auch für ihn eine gewisse Realwidersprüchlichkeit der Dinge, also ist nicht nur epistemologisch verstanden als wissenschaftliche Methode oder als wissenschaftliche Herangehensweise, sondern auch, um einen problematischen Begriff jetzt zu verwenden, ontologisch als gewisse Realwidersprüchlichkeit der Verhältnisse selbst. In ihrer Bewegungsform. Das wird im Marx-Teil noch einmal genauer kommen. Jetzt wird aber der Elmer mal das versuchen, mein Blabla genauer darzulegen. Okay, danke. Ich muss mich gleich mal ein bisschen entschuldigen. Ich bin leicht erkältet. Das heißt, ich werde öfters Wasserpausen und Schnäuzpausen machen müssen vielleicht. Bei mir soll es jetzt um Dialektik als Prinzip gehen, als Logik ein bisschen. Wie der Georg schon gesagt hat, versucht das analytisch zu fassen. Also sozusagen den methodischen Kern einer Dialektik auszuweisen. Das ist natürlich ein Widerspruch, das ist auch schon gesagt worden. Also Dialektik gibt es nicht ohne Gegenstand in Wirklichkeit. Ne? Deswegen ist das, was wir da machen können oder was wir versuchen zu machen, auch eher eine Annäherung. Also es ist keine wirkliche Erklärung des Prinzips, das zugrunde liegt, aber es ist ein Versuch, das Zusammendenken von jetzt prinzipiellen und dann inhaltlich angewandten ein bisschen zu erleichtern. Und im Idealfall sollte es sozusagen ex post, dann wenn der Georg fertig ist mit seiner Applikation, das Ganze Sinn ergeben. Also vielleicht noch nicht unmittelbar jetzt bei der Darstellung oder vielleicht erst schrittweise. Das ist auch so eine gewisse Eigenheit vom dialektischen Denken. Ja, also ich werde mich jetzt, wenn man so will, auf den Bereich der Erkenntnistheorie, der Epistemologie beschränken, im Gegensatz jetzt zu dem, was der Georg dann eher machen wird, zu den eher ontologischen Fragen. Und wenn man jetzt sich Epistemologie, Erkenntnistheorie anschaut, dann kommt man natürlich nicht umhin, sich mit Logik zu beschäftigen. Also Logik ist nicht nur, also jetzt historisch, ideengeschichtlich, seit Aristoteles immer ein Thema, wenn es um Erkenntnis der Realität geht, sondern es ist, glaube ich, auch aufgrund von inneren wissenschaftstheoretischen Entwicklungssinnen einfach ein ganz notwendiges Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Also das hat sich dann im 20. Jahrhundert auch ganz krass erwiesen mit diesem Linguistik-Turn, nämlich nicht in den Sozialwissenschaften, sondern in der Philosophie, in der analytischen Philosophie, wo die Sprache ganz wichtig geworden ist und die Logik der Sprache und der Zusammenhang von Logik und Sprache. Warum? Weil man kann eigentlich sagen, dass Logik eine Art von Meta-Abstraktion von der Alltagssprache ist, beziehungsweise auch eine Art Metasprache ist. Ja? Also es geht darum, dass man Erkenntnis systematisch abstrahiert und versucht, das möglichst klar und eindeutig zu formulieren. Deswegen auch formale Logik, also alles wegmachen, was nicht Form ist. Und das ist natürlich vielfach kritisiert worden, auch von jetzt dialektischen Denkern im eigentlichen Sinne wie Adorno. Trotzdem setzen wir da jetzt mal an. Was ist jetzt relevant für diese formale Logik? Ganz relevant ist, glaube ich, eine analytische Scheidung zwischen wahr, falsch, ja, nein, positiv, negativ, also prinzipiell ein dualistisches Denken, ein zweiwertiges Denken. Es kann entweder eine Seite nur wahr sein oder falsch. Und es gibt immer sozusagen diese Gegenüberstellung. Wo man sich aber vielleicht auch treffen kann mit der Logik oder wo auch jetzt jedes gesellschaftskritische Projekt, das ernsthaft sein will, sich auseinandersetzen muss mit dem, ist die Wahrheitsproduktion, also diese Annäherung an Wahrheit als solche. Und das hat der Bobby auch in seinem Vortrag, glaube ich, am ersten Tag erwähnt, dass es also auch jetzt der Wertabspaltungskritik oder Gesellschaftskritik an sich immer um objektive Wahrheit gehen muss. Also es muss diesen Anspruch auf Wahrheit geben und das ist ganz was Wichtiges. Also da kann man nicht umhin. Das grenzt uns ja, glaube ich, auch ab von poststrukturalistischen Theorien, relativistischen Theorien im weiteren Sinne. Und das ist auch deswegen so, man kann das auch sozusagen ein bisschen metaphorisch sehen. Es geht ja um die Abschaffung der falschen Verhältnisse. Und da muss man natürlich auch wissen, was wahr ist, was überhaupt Wahrheit ist. Ne? Also Dialektik ist demgemäß auch nicht frei von Fragen der Logik. Ist ja oft sogar historisch als Konkurrent in der formalen Logik dargestellt worden, als eigene Logik. Das ist so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so nennen würde oder ob wir das so nennen würden, aber jedenfalls gibt es eben diesen Wahrheitsanspruch, diesen gemeinsamen, und es gibt auch die Möglichkeit, auf gemeinsame Formen anzusprechen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Dialektik einige klare Regeln der formalen Logik bricht, und zwar vor allem die Regel des Tertium non datur, das heißt, für eine Aussage gilt, dass sie entweder wahr ist, dass sie gilt, oder ihr Gegenteil, und es gibt nichts Drittes. Und auch den Satz vom Widerspruch natürlich, also bei Dialektik geht es ganz klar um Widersprüche, und bis zum gewissen Grad, das muss man dann aber ganz genau sagen, bis zu welchem Grad können sozusagen Aussagen und Gegenteil gleichzeitig gelten, unter Anführungszeichen. Ja. Okay. Ja, also dieser Wahrheitsanspruch ist klar was Dialektik mit Logik teilt. Gleichzeitig ist es aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht möglich, jetzt Dialektik völlig getrennt von einem Gegenstand zu denken. Das ist auch das, was im Kern natürlich die Frage wissenschaftstheoretisch vom Positivismusstreit war und wo man sich auch relativ klar positionieren muss. Also es geht nicht, man kann nicht stehen bleiben bei dieser formalen Logik und bei diesen Sprachspielereien und der Zweiwertigkeit. Und das ist ja schon ein Grundwiderspruch, dass man sozusagen das einerseits braucht, aber andererseits darüber hinausgehen will. Also der Joachim Israel, der dann nachher später nochmal der dann später nochmal von uns aufgegriffen werden wird, hat das so gefasst. Begriffsanalyse, also sozusagen das logische Moment, kann nicht auf eine dialektische Weise durchgeführt werden, weil sie statisch und abstrakt ist. Deshalb können wir durch Begriffsanalyse Dialektik nicht begreifen. Das ist sozusagen im Sinne der Vernunft. Andererseits können wir ohne Begriffsanalyse Dialektik nicht verstehen. Vielleicht wird das jetzt dann später noch klar werden. Das ist dieser Grundwiderspruch, der jetzt mal aufgemacht ist. Begreifen und verstehen. Verstand und Vernunft bei Hegel. Oder? Ein ganz gutes Vehikel, um da jetzt mal ranzukommen, dieses schwierige Thema, ist unserer Meinung nach die strikte Antinomie. Das ist von Jürgen Ritzert und Heiko Knoll in letzter Zeit ein bisschen popularisiert worden. Da gibt es diese Bücher, da gibt es noch eins, wo das ganz wichtige Rolle spielt. Wir können es dann noch durchgeben. Was heißt jetzt Antinomie? Antinomie heißt im Prinzip, dass zwei Seiten von einem Widerspruch gleich gut beweisbar sind. Das heißt, Anti, gegen, Nomos, Gesetz, die Unvereinbarkeit von Gesetzen, aber gleichzeitig muss es trotzdem sozusagen zusammengedacht werden. Das ist was auch wieder der formalen Logik schon widerspricht. Und jetzt fangen. Der Georg wird ein bisschen so an der Tafel vielleicht versuchen, das zu verdeutlichen, aber das können wir dann auch vielleicht kurze Pausen machen, wenn er sagt, dass das nicht ganz klar ist, dann versucht er das nochmal aufzuschreiben. Und um jetzt das da wiederum ranzukommen, versuchen wir das mal über die formale Logik. Formale Logik, das klassische Muster der formalen Logik ist der Syllogismus. Das ist die orthodoxe deduktive Schlussform. Ich glaube, das manche kennen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit Logik, wird man das auf jeden Fall kennen, auch ein bisschen beschäftigt mit Philosophie bei Aristoteles. Das sieht man leider nicht. Hat irgendwer vielleicht einen Text? Ja, das wäre super. Nicht so toll vorbereitet. Und diese Schlussform wäre, man hat eine... Schreib drüber, das kannst du sowieso nicht lesen. Man hat eine Major-Prämisse. Ich wähle die jetzt so, also aus einem gewissen Hintergrund. Es wird dann nachher noch klar werden, warum. Die wäre zum Beispiel, alle Kreter sind Menschen. Ja? Dann gibt es eine Minor-Prämisse, die ist zum Beispiel, Elmar ist ein Kreter. Ja, das bin ich. Ich bin ein Kreter, das ist wichtig nachher noch. Ne? Und dann gibt es die Konklusion darunter, das ist ganz einfach, Elmar ist ein Mensch. Ja. Also das ist eigentlich was durchaus im Alltagsgebrauch auch nicht so weit weg ist vom Alltagsgebrauch, aber was auch ein sehr basales Muster ist für Logik und ich glaube auch dann für Mathematik, also sozusagen Prämissen, Axiome, die gesetzt werden und dann von dem aus wird geschlussfolgert. Die Argumentation ist dabei, so, bist du fertig? Ist das Reduktion? Ja, ja. Okay. Und das Gegenteil von Reduktion oder Zweierung? Ja. Vom Allgemeinen aufs Besondere, ja. Mhm. Okay. Das ist ganz einfach, genau. Was sind jetzt die Merkmale von dem? Was heißt das irgendwie? DSG? Das ist nur die formale Ausdruck, also ist ein Element von, ja, also das, ich muss auch sagen, ich bin kein Logiker, ich bin auch da gar nicht so belegt. Dass ich kann auch einklammern, die meisten Leute können verstehen, wenn man es liest und der Rest ist leer. Genau. Also weil es gibt verschiedene Menschen und sowas. Ich finde das sehr spannend, aber es ist überhaupt nicht meine Art zu denken jetzt. Also das muss ich sagen, ich war immer ganz schlecht in Mathematik, und aber man kann sich das trotzdem aneignen. Es ist nicht völlig undurchdringlich. Und deswegen halten wir das Referat dabei, wenn man so schlecht macht. Genau. Wett zu machen. Oder uns noch mehr die Nesteln zu setzen. Mal schauen. Ja. Also die Merkmale von dem, die Argumentation ist hermetisch, sie ist statisch und das, was rundherum geschieht, ist dieser Argumentation völlig egal. Es geht also mit Hegel darum, dass der Verstand das fassen kann, dass er Unterschiede ausmachen kann, dass er Merkmale klar festmacht, und das war's. Und alles, was rundherum ist, ist egal. Es geht nur um diese Form sozusagen. Ne? Und das ist natürlich was ganz uns auch ganz logisch erscheint, was in unserer Umgangsform immer notwendig ist. Also das ist für eine rationale Interaktion unerlässlich, würde ich mal sagen. Deswegen kann man da auch nicht so einfach drüber hinweggehen und sagen, das braucht man nicht. Das ist schon eine wichtige Form, um zur Wahrheit zu kommen. Dahinter geht auch Dialektik nicht zurück. Dialektik sagt nicht, das brauchen wir nicht, sondern Dialektik will darüber hinausgehen. Also sie will diesen Verstand durch eine ganz spezifische Vernunft ergänzen, wenn man so will. Und damit auch dieses Muster dann überschreiten. Und das versuchen wir jetzt mal mit der strikten Antinomie. Und da muss man wiederum vorausschicken, dass es ein paar sprachtheoretische Basics braucht, weil, wie gesagt, Logik hat viel mit Sprache zu tun und Sprache ist auch soziales Interaktionsmuster Nummer eins, würde ich mal sagen, ist durchaus was ganz Wichtiges. Das heißt aber nicht, dass sich das also die Dialektik auf Sprache beschränken würde, sondern das ist jetzt mehr so ein Anschauungsbeispiel. Und auch natürlich, also auch dieser Syllogismus ist in Sprache gefasste Argumentation. Das heißt, der muss sich auch mit Sprachregeln irgendwie verknüpfen lassen. Und da gibt es jetzt für uns drei Dimensionen, die von Interesse sind. Einerseits die Syntaktik, sprachwissenschaftlich. Das ist die Frage, ja, vielleicht aufschreiben, ja. Die Frage nach der formalen Verknüpfung von Zeichen, sondern also wieder auch Grammatik oder so irgendwas, ja. Dann gibt es die Semantik, die Frage nach der Bedeutung, nach der tatsächlichen Inhaltlichkeit, was will ich an Inhalt transportieren, das ist das, was uns meistens so sozusagen begegnet oder was jetzt den Hauptaugenmerk hat in unserer Interaktion. Und dann gibt es auch noch die Pragmatik, das ist ein bisschen komplexer, das ist die Frage nach den unbewussten oder nur mitbewussten, impliziten sozialen Wirkungen, nach dem, was sozusagen mitkommt, wenn ich eine Aussage mache, oder was, wenn man es ein bisschen weiter fassen will, nach den nichtsprachlichen Sprachvoraussetzungen. Da sind wir natürlich dann ganz stark im Sozialen, im Gesellschaftlichen auch schon. Kannst du das noch einmal wieder? Ja. Das ist eigentlich ein H bei Syntaktik. Nein, ist kein H. Syntaktik, also das ist die Frage nach der formalen Verknüpfung von Zeichen und Grammatik. Syntax ist die Satzform. Verknüpfung von Zeichen, also Buchstaben. Genau, wie passen die zusammen? Ist das grammatikalisch korrekt? Ja? Das ist das, was dann. Genau, ja. Mhm. Die Semantik ist dann der wirkliche Inhalt von einem Satz. Ja? Also alle Kreta sind Menschen, Mensch hat ein... Ein Inhalt, das ist irgendwas Sinn, auf einen Sinn verweist. Ein Signifikat, wie es heißt, er bedeutet also was. Mensch bedeutet irgendwas. Menschen sind, also haben zwei Hände. Weil die formale Logik fixiert ja gerade die reine Form. Genau, das kommt dann gleich. Ja, das wäre dann auch sozusagen... Der spannende Punkt, auf den Sie das schon machen. Ja, und die Pragmatik, das ist sozusagen das, was mitkommt, immer mit einer Sprache, was Sprache auch immer eine Handlung ist, eine soziale, also Sprache als Sprachhandlung. Kommt so will. Die Gestik auch mit rein? Oder? Das kann durchaus auch mit reinkommen, glaube ich. Das spielt jetzt für uns nicht so eine Rolle, aber das kann man, glaube ich, dann, also der Georg ist eigentlich der Sprachwissenschaftler. Ja, und die Überschrift von dem Teil Einfach eine grundlegende Systematik, um sich mal sprachwissenschaftlich mit Dingen beschäftigen zu können. Ja, der Syllogismus, den wir da vorher jetzt schon gezeigt haben mit den Kretern, ich hoffe, ihr habt es alle noch im Kopf, das ist ja nicht so schwer. Problem der Zweiwertigkeit, man kann nicht beides gleichzeitig am Flipchart haben. Genau. Der setzt sich natürlich oder der zielt vor allem auf die Syntaktik ab, wie du schon gesagt hast. Da geht es vor allem darum, dass also die internen Verbindungen korrekt sind, dass da eine Präzision herrscht und es ist völlig egal, was der Inhalt ist. Also man kann das ja auch eben rein mathematisch formal darstellen in einer Zeichensprache oder so irgendwas. Und der Inhalt ist wirklich ganz egal, was da reingefüllt wird. Mhm. Man kann ja auch sagen, alle Menschen sind Quastenflosser. Ja, das ist so. Ganz egal. Ja. Also syntaktisch wäre das korrekt. Und die formale Logik zielt vor allem darauf ab. Ja. Und also die semantische Ebene wird dabei ignoriert, die soll weggelassen werden. Und auch die pragmatische Ebene sagen die zumindest, oder wird gesagt, das ist von jetzt Vertretern dieser Logik, die spielt keine Rolle. Also man könnte natürlich schon sagen, dass zum Beispiel so ein Syllogismus eine als Sprachhandlung sowas mit dass sowas mitschwingt wie ein logisch zwingendes Gewicht. Ja. Wenn man so eine Aussage, wenn man das so aufbaut, dann kann man mal nicht so schnell was dagegen sagen. Ja. Kann man aber doch, und das ist das, was wir jetzt versuchen. Weil diese logische Argumentation ist in sich selbst nicht so geschlossen, wie sie vorgibt, nämlich zwar in ganz spezifischen Fällen. Und das Hauptgebot, was wir dann jetzt versuchen werden, mal ein bisschen angewandt zu widerlegen, ist dieses der Widerspruchsfreiheit, so der Reinheit der analytischen Form selbst und auf ihrem eigenen Boden. Und das, was es auch schon lange gibt als Beispiel, was auch schon lange ein Problem ist in der Logik, ist das sogenannte Kreta-Paradoxon. Ja, weiß nicht. Und das setzt sich mit der Validität des folgenden Satzes auseinander. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich ein Kreta bin vorher. Ja? Also wenn ich jetzt den Satz sage, als Elmer, diese an alle Kreta lügen, ja? Wer hat ein Problem damit? Was für ein Problem? Du bist kein Kreta. Stimmt, das ist nur Lux. Warum? Weil du ein Kreta bist. Naja, aber ich sag doch da, das ist doch offensichtlich eine ganz valide Aussage, wenn ich einfach sage, alle Kreta lügen, oder? Ja, also wir geraten jetzt in einen Widerspruch auf zwei Ebenen der Logik. Hier widerspricht jetzt halt, also syntaktisch ist ja alles richtig geschlossen worden. Ne? Klar, also wenn man das dann irgendwie kodieren würde, könnte man das noch in eine richtige Zeichenfolge bringen. Aber der Inhalt widerspricht ja jetzt völlig der Form. Also das ist ja ein Problem von Inhalt und Form. Ja. Das ist schon sehr gut zusammengefasst. Also, oder Syntaktik und Pragmatik, oder? Genau. Wenn man so angeht. Also Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Ne? Ja, ist das jetzt so ungefähr klar, was da das Grundproblem ist? Das war jetzt vielleicht ein bisschen schnell, ja? Also ich würde schon ausdrücken, in dem Satz die Selbstbezüglichkeit. Ja, genau. Ich brauche gar nichts mehr sagen, das kommt dadurch schon vom Publikum. Genau. Natürlich kann man das jetzt, also diesen das berühmte Kreta-Paradoxon kann man ein bisschen entschärfen, indem man jetzt sagt, bist du überhaupt ein Kreta? Oder vielleicht auch empirische Evidenz, es gibt dann doch ein paar Kreta, die nicht lügen. Bist du ein Mensch? Bin ich überhaupt ein Mensch? Ja. Also da kann man sich noch ein bisschen herumdrücken darum. Und man kann das aber auch logisch einfacher und präziser machen, nämlich mit der folgenden Aussage, die ich da jetzt mache. Dieser Satz oder diese Aussage ist falsch. Punkt. Also syntaktisch und rein formal ist das wieder kein Problem. Das ist eine korrekte Aussage. Das weist die Merkmale eines richtigen Schlusses auf. Aber semantisch haben wir jetzt plötzlich einfach zwei widersprüchliche Positionen, die aber in einer Aussage inkludiert sind. Und das geht eigentlich nicht, also nach den Regeln der formalen Logik. Wir haben die Aussage X ist wahr, Position A, und die Position non-A, X ist nicht wahr. Wenn ich mich das richtig erinnere, habe ich in der Uni gelernt, dass man dann in die formale Logik so eine Regel eingeführt hat, dass das nicht geht, dass das auf sich selbst bezieht. Ja, aber warum nicht? Also selbstbezügliche Sätze an sich sind ja kein Problem. Naja, weil die Logik halt in sich verbleiben muss. Und wenn sie auf sich selbst Bezug nimmt, dann spricht er. Also Russell hat im Prinzip ja Mathematik gehabt. Also genau, ja. Ist das auch das Problem des Zirkelschlusses? Also wenn der Schluss geht? Nein, es ist Widerspruch. Also du darfst keine Regeln aufstellen, aus denen ein Widerspruch braucht. Ein logischer Widerspruch. Ne? Also, ja. Der Satz ist wahr, aber beides auch falsch. Beides auch ableiten kann, ist das System nicht in Ordnung und Mathematiker können da nicht anfangen. Deswegen hat Russell als Grundlage der Mathematik so eine Regel formuliert, dass sowas verbietet. Ne? Ja. Das ist auch das Hauptargument von Karl Popper in der Dialektik. Aber man sieht natürlich, dass das eine Rückkopplung ist. Es ist ein, also in Rudolf von Widersprüchen, deswegen. Ja. Darauf kann es ja auch anders machen. Ja, wir versuchen das anders zu machen. Ja. Also wie gesagt, das setzt natürlich nicht diese logische Form generell oder führt die nicht generell ad absurdum. Das macht schon Sinn in ganz vieler Hinsicht, das so zu verwenden. Aber es ist eben nicht, man kann aber auch nicht von diesem geschlossenen System ausgehen in jeglichem Fall, weil es ganz offensichtlich erwiesen ist, dass auf der Basis der eigenen Form, dass das nicht so einfach geht. Also A und nicht A implizieren sich gegenseitig, sie sind also gleichwertig, ne? Und gleichzeitig widersprechen sich aber auch A und nicht wahr, also dass dieser Satz wahr ist und dass er falsch ist. Und man kommt da eigentlich in ein gewisses gedankliches Wirrwarr zu keinem klaren Ende, weil man muss immer hin und her springen zwischen diesen beiden Positionen. Und gerade dieses Hin und Her changieren zwischen den zwei Seiten ist dann, glaube ich, auch was schon mal ganz wichtig ist für Dialektik, wenn man das so als leise Vorahnung schon positionieren darf. Ich werde jetzt versuchen, das nochmal ein bisschen systematischer aufzugliedern. Was sind die Eigenschaften von strikten Antinomien? Folgende Dimensionen sind vier Stück jetzt. Also einerseits die Selbstbezüglichkeit. Das ist schon gekommen da hinten gleich als erstes. Das ist ganz toll, dass es auch bei mir so ist. Reflexivität auch. Also wenn ich als Kreter jetzt behaupte, dass alle Kreter lügen, dann beziehe ich mich auf mich selbst. Das ist relativ klar, glaube ich. Die Selbstbezüglichkeit alleine ist jetzt noch nicht das Problem. Selbstbezüglichkeit an sich ist nämlich sogar ein ganz wichtiges Moment in der Sozialwissenschaft. Also die Frage von Reproduktion, von Autopoiesis, Warenproduktion mittels Waren, das kennen wir ja alles irgendwie. Also das ist eigentlich ein ganz wichtiges heuristisches Konzept, auch Selbstbezüglichkeit in Sozialwissenschaften, und die jetzt sozusagen sich der formalen Logik mehr oder weniger der wirklichen Wissenschaft mehr oder weniger unterwerfen. Und deswegen kommt jetzt da auch noch dazu die negative Selbstbezüglichkeit. Also strikte Antinomien sind nicht nur selbstbezüglich, sondern beziehen sich auch negativ aus sich. Es ist also ganz notwendig, dass eine Non-Aussage gemacht wird, eine Nicht-A-Aussage gemacht wird. Und umgekehrt sind gleich wieder, also auch die negativen Aussagen natürlich an sich nicht problematisch. Man kann immer sagen, dass das nicht der Fall ist, aber wenn das zusammenkommt, dann wird es schwierig, weil nämlich ein Satz, der syntaktisch korrekt ist, an sich für den Denkenden oder für die Denkende für sich ständig ein dieses Problem hervorruft, dass man hin und her wechseln muss zwischen den Seiten A und B. Und was passiert ist, was auch schon gesagt worden ist, dass tatsächlich ein semantischer Gehalt einer Aussage, quasi der Inhalt mit dem pragmatischen Kriterium der Sinnhaftigkeit von dieser Aussage selbst schlechthin in Widerspruch gerät. Und das ist dann das, was wirklich spannend ist, das ist nämlich der Wahrheitsausspruch, der Wahrheitsanspruch, der bei jeder Aussage immer schon mitkommt. Ja. War das halbwegs verständlich? Aber es kommt dann eh nochmal, es kommt alles immer wieder. Und das ist sozusagen, das ist der Kernpunkt der strikten Antinomie, wenn man so will. Das ist auch im dritten Punkt dann nochmal der Gegensatz bei gleichzeitiger Implikation. Also es sind gegensätzliche Behauptungen, also man kann natürlich wiederum sagen, gegensätzliche Behauptungen an sich sind gar nicht so ein Problem, wenn ich zum Beispiel den Satz mache, diese Kugel ist eckig, dann ist das nicht dieses, da haben wir nicht dieses Hin und Her changieren zwischen den beiden Seiten, dieses Wirrwarr im Kopf, weil sofort jede Person sagen wird, das ist sinnlos, das bringt nichts, den Satz zu sagen, diese Kugel ist eckig. Ja. Das ist einfach empirisch ganz klar nicht so, und es ist auch sprachlogisch in unserem sozusagen Sprachgefühl, das ist ist es sinnlos, das wird niemand ein Problem mit dem Satz haben. Strikte Antinomien sind jedoch Gegensätze, bei denen sich die Seiten auch gleichzeitig implizieren. Ne? Also wird logisch immer von der einen Seite zu der anderen Seite hinübergezwungen. Und das, dieses Hinübergehen und dieses Hin- und Hergehen ist sozusagen der Beginn oder der Ansatzpunkt für das Denken als Prozess, wenn man so will. Also dann auch das dialektische Denken als Prozess. Weil bei strikten Antinomien handelt es sich um logische Setzungen und damit automatisch um geschlossene Systeme, ja, die punktuell was sagen, die aber gleichzeitig nur im Prozess, nämlich in diesem Hin- und Her-Changieren zwischen den Seiten zu haben sind. Also sie weisen Merkmale der Tautologie auf, sind aber gleichzeitig widersprüchlich. Das ist eine ganz spezifische Vermengung von Einschluss und Ausschluss. Sobald man diese eine Seite herausgreift und versucht, das zu verstehen, dann muss man sofort wieder die andere Seite mitdenken und umgekehrt und hin und her. Und das ist insofern von Bedeutung, was ich auch vorher schon gesagt habe, weil es eine gewisse soziale Problematik beinhaltet, nämlich den Bezug menschlichen Denkens zur Realität an sich. Das ist jetzt ein großes erkenntnistheoretisches Problem. Und letztlich die Frage, ob jetzt sozusagen eine Sprachhandlung, wenn man das also eher als epistemologische, als erkenntnistheoretische Komponente bezeichnen will, mit einem Inhalt, mit einer Aussage über die Realität zusammengehen kann oder muss. Und nochmal dieser Wahrheitsanspruch, das ist, glaube ich, auch ein ganz praktisches Ding, was da einfach so mitkommt in dieser Versuchsdialektik zu verstehen. Man kann nicht Aussagen machen, die nicht gleichzeitig die pragmatische Meta-Aussage mitnehmen, dass es wahr ist. Man muss immer, sozusagen, wenn man einen einzelnen Satz macht, muss man immer auch sagen, dass dieser Satz wahr ist. Das ist etwas, was gegen postmoderne Sprachtheorien, glaube ich, ganz gut einzusetzen ist. Also der Wahrheitsanspruch ist in Aussagen immer schon drinnen. Und dieser Wahrheitsanspruch, der verweist jetzt wiederum auf ein ganz großes erkenntnistheoretisches Problem. Das ist der berühmte Zirkel der Referenz, von Fichter erstmals formuliert. Von Fichter halt, zumindest so wie ich es jetzt zitiere, formuliert. Ich werde das kurz als Zitat vorlesen. Dies, also dass der endliche Geist notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss, ein Ding an sich, und dennoch von der anderen Seite anerkennen muss, dass dasselbe nur für ihn da sei, ist derjenige Zirkel, den er in das Unendliche erweitern, aus welchem er aber nie herausgehen kann. Also wenn man so will, ist das das Grundproblem der Wissenschaftstheorie. Wie kann man sich auf etwas, was da draußen ist, beziehen? Oder wie soll man sich auch da positionieren? Ist es der Geist oder ist es die Materie? Ist es das Subjekt oder Objekt? Ist es Epistemologie oder Ontologie? Und Dialektik versucht jetzt eben beides gemeinsam zu denken, im Widerspruch und das zusammenzuführen. Das ist was ganz, ganz Schwieriges, glaube ich auch. Das war jetzt mal so der Versuch, mit strikter Antinomie als Beispiel dafür heranzuführen an eine erkenntnistheoretische Problematik. Und das wollen wir dann nachher nochmal versuchen, ein bisschen zurückzuführen zu einer inhaltlichen Ebene. Also ich werde dann noch ein Programm präsentieren, wo das ein bisschen mit greifbareren Begriffen gemacht wird, sehr ähnlich auch, also auch aus der sprachtheoretischen Ebene kommend, und der Georg wird das dann versuchen, ganz inhaltlich mit Marx zu machen. Und jetzt war die Idee, eine kurze Pause zu machen, beziehungsweise der Aufruf, das in Kleingruppen nochmal zu besprechen und dann vielleicht auch die Erkenntnisse oder die Fragestellungen nochmal kurz zu besprechen, also vielleicht 10, 15 Minuten oder so. Die Frage ist halt, ob der Bedarf besteht daran. Also wenn alle, weil das war ja schon relativ interaktiv bis zu einem gewissen Grad, ob die Leute meinen, es wäre gut, das noch in Kleingruppen nochmal zu diskutieren und noch einmal Revue passieren zu lassen. Oder? Ich glaube, wir können das schon so sagen, oder? Okay. Ja, man kann da durchaus auch rausgehen in den Kleingruppen, das ist kein Problem, aber also halt zu dem Thema sich das nochmal durch den Kopf gehen lassen und vielleicht auch sehen, wo jetzt die Probleme auch in unserer Darstellung waren, weil das ist ja einfach nicht ganz so einfach. Wie das? 12 Minuten ist ideal. Ja, 10, 12 Minuten. Und dann halt nochmal kurz zusammenführen und dann gehen wir weiter.